Am 23. Juni 1977 machte Chuck seinen Abschluss an der Highschool. Johnny saß in seinem besten Anzug neben Roger und Shelley Chatsworth in dem heißen Auditorium und beobachtete, wie Chuck als 43. seiner Klasse den Schluss bildete. Shelley weinte. Anschließend fand eine Gartenparty auf dem Anwesen der Chatsworths statt. Der Tag war heiß und schwül, Gewitterwolken mit purpurnen Bäuchen hatten sich im Westen zusammengeballt, sie zogen langsam den Horizont hin und her, schienen aber nicht näher heranzukommen. Chuck, dessen Gesicht von drei Screwdrivers lebhaft gerötet war, kam mit seiner Freundin Patty Strachan zu Johnny, um ihm das Abschiedsgeschenk seiner Eltern zu zeigen, eine neue Pulsaruhr. »Ich habe ihnen gesagt, ich wollte einen R2-D2-Roboter, aber dies hier war ihre beste Alternative«, sagte Chuck, und Johnny lachte. Sie unterhielten sich noch eine Weile, dann sagte Chuck mit beinahe grober Abruptheit, »Ich möchte Ihnen danken, Johnny. Wenn Sie nicht wären, hätte ich heute keinen Abschluss gemacht.« »Nein, das ist nicht wahr«, sagte Johnny. Er war ein wenig aufgeschreckt, weil er sah, dass Chuck den Tränen nahe war. »Klasse zeigt sich immer, Mann.« »Das sage ich ihm auch schon dauernd«, sagte Chucks Mädchen. Hinter ihrer Brille wartete eine kühle und elegante Schönheit darauf zu erblühen. »Na, vielleicht«, sagte Chuck. »Vielleicht stimmt das, aber ich glaube zu wissen, wem ich für mein Diplom Dank schulde. Nochmals vielen, vielen Dank.« Er legte die Arme um Johnny und zog ihn an sich. Es kam ganz plötzlich ein harter, greller Bildeinschlag, bei dem Johnny sich aufrichtete und die Hände gegen die Schläfen presste, als hätte Chuck ihn geschlagen und nicht umarmt. Das Bild sank in ihn ein, wie galvanisiert. »Nein«, sagte er, »nicht, geh nicht dorthin.« Chuck zog sich unbehaglich zurück. Er hatte ebenfalls etwas gespürt, etwas Kaltes und Dunkles und Unbegreifliches. Plötzlich wollte er Johnny nicht mehr berühren, in diesem Augenblick wollte er Johnny nie mehr berühren. Ihm war zumute, als hätte er gerade herausgefunden, wie es ist, im eigenen Sarg zu liegen und zu beobachten, wie er zugenagelt wird. »Johnny«, sagte er, »was ist...« Roger war mit Drinks unterwegs gewesen, aber jetzt blieb er stehen und sah verwundert drein. Johnny starrte über Chucks Schulter hinweg zu den fernen Gewitterwolken hinüber. Seine Augen wirkten verschleiert. Er sagte, »Geht nicht in dieses Haus. Es hat keine Blitzableiter.« »Johnny!« Chuck sah erschrocken und verängstigt zu seinem Vater hinüber. »Es ist fast so, als ob er einen Anfall hat oder sowas.« »Blitzschlag«, sagte Johnny laut und deutlich. Seine Stimme war jetzt weithin zu hören. Gäste drehten sich um und sahen ihn verwundert an. Er spreizte beide Hände. »Feuer nach Blitzeinschlag. Die Isolierung in den Wänden, die Türen, blockiert und verstopft, brennende Leute, Geruch wie nach verbranntem Schweinefleisch.« »Was redet er denn da?« rief Chucks Mädchen. Die Unterhaltung der Gäste verstummte. Alle sahen Johnny an. Roger kam herüber. »John, Johnny, was ist denn los? Kommen Sie zu sich, Mann!« Er schnippte mit den Fingern dicht vor Johnnys verschleierten Augen. Im Westen war fernes Donnergrollen zu hören. »Was haben Sie denn, Johnny?« fragte Roger. Johnnys Stimme klang klar und mäßig laut. Sie erreichte die über 50 Leute, die hier versammelt waren, Geschäftsleute mit ihren Frauen, Lehrer mit ihren Frauen, der gesamte gehobene Mittelstand von Durham. »Behalten Sie Ihren Sohn heute Abend zu Hause«, sagte er, »oder er wird mit allen anderen zusammen verbrennen. Es wird ein Feuer ausbrechen. Halten Sie ihn von Cathys fern. Dort wird der Blitz einschlagen und alles wird bis auf den Boden niederbrennen, bevor die Feuerwehr eintrifft. Die Isolierung wird brennen. In den Ausgängen wird man verkohlte Leichen finden, 6, 7 übereinander, und es wird keine Möglichkeit geben, sie zu identifizieren, außer an ihren Zahnprothesen oder so. Da schrie Patty Strachan. Sie ließ ihr Plastikglas fallen und schlug die Hand vor den Mund. Die Eiswürfel kullerten in den Rasen und glitzerten dort wie Diamanten von unwahrscheinlicher Größe. Sie stand noch einen Augenblick schwankend da und wurde dann ohnmächtig, sackte in ihrem rosa Partykleid wie eine Woge zusammen. Pattys Mutter rannte nach vorn und rief im Vorbeilaufen Johnny zu: »Was ist denn mit Ihnen los, hä? Was um Gottes Willen stimmt denn mit Ihnen nicht?« Chuck sah Johnny an, sein Gesicht war kreidebleich. Johnnys Augen wurden allmählich wieder klar, er drehte sich um und sah, wie ihn alle Leute betroffen anstarrten. »Tut mir leid«, murmelte er, »entschuldigen Sie, bitte.« Pattys Mutter kniete neben dem bewusstlosen Mädchen, hielt ihren Kopf in einer Armbeuge und schlug mit der freien Hand leicht klatschend auf ihre Wangen. Sie begann sich zu rühren und leise zu stöhnen. »Johnny«, flüsterte Chuck, aber er wartete nicht auf Antwort, sondern ging zu seinem Mädchen hinüber. Es war sehr still auf dem Rasen hinter dem Haus der Chatworths. Alle Anwesenden sahen Johnny an, sie sahen ihn an, weil es wieder einmal passiert war. Sie sahen ihn genauso an, wie es die Krankenschwestern getan hatten und die Reporter, wie Krähen auf einer Telefonleitung. Alle hielten Gläser oder Teller mit kleinen Imbissen in den Händen und sahen ihn an, als wäre er ein Freak, eine Missgeburt der Natur. Sie sahen ihn an, als hätte er plötzlich seine Hose vorn geöffnet und sich entblößt. Er wollte weglaufen, wollte sich verstecken. Würgende Übelkeit stieg in ihm auf. »Johnny«, sagte Roger und legte einen Arm um ihn, »kommen Sie mit ins Haus, Sie brauchen jetzt ein bisschen Ruhe und...« Wieder war von weit her Donnergrollen zu hören. »Wo ist Cathys?« fragte Johnny schroff und widersetzte sich dem Druck von Rogers Arm um die Schultern. »Es ist kein gewöhnliches Haus, denn da waren Schilder, worauf Ausgang stand. Was ist es? Wo ist es?« »Können Sie ihn nicht endlich von hier fortschaffen?« schrie Pattys Mutter beinahe hysterisch. »Er regt das Kind schon wieder auf!« »Kommen Sie mit, Johnny!« »Aber kommen Sie mit!« Johnny ließ sich widerstandslos zum Gästehaus führen. Ihre Schritte klangen ungewöhnlich laut auf der kiesbestreuten Auffahrt. Es schien keinen anderen Laut zu geben. Erst als sie den Pool erreicht hatten, setzten hinter ihnen wieder flüsternde Unterhaltungen ein. »Wo ist Cathys?« fragte Johnny noch einmal. »Wieso wissen Sie das denn nicht?« fragte Roger. »Sie schienen doch sonst alles zu wissen. Und Sie haben Patty Strachan einen solchen Schrecken eingejagt, dass sie ohnmächtig geworden ist.« »Ich kann es nicht sehen«, sagte Johnny, »weil es in der toten Zone ist. Was ist es?« »Kommen Sie erst mal nach oben.« »Ich bin nicht krank«, protestierte Johnny. »Dann stehen Sie eben unter starkem innerem Druck«, sagte Roger. Er sprach leise und beruhigend, so wie man mit hoffnungslos Verrückten redet. Der Klang seiner Stimme machte Johnny Angst. Und die Kopfschmerzen kamen. Johnny versuchte wild, sie zu unterdrücken. Sie gingen die Stufen zum Gästehaus hinauf. »Schon besser?« fragte Roger. »Was ist Cathys?« »Das ist ein ziemlich nobles Steakhouse und Restaurant in Somersworth. Schulabschlusspartys bei Cathys gehören sozusagen zur Tradition, weiß Gott warum. Wollen Sie wirklich keinen Aspirin?« »Nein, lassen Sie ihn nicht hingehen, Roger. Der Blitz wird einschlagen, es wird bis auf den Boden niederbrennen.« »Johnny«, sagte Roger Chatsworth langsam und sehr freundlich, »das können Sie nicht wissen.« Johnny trank Eiswasser in sehr kleinen Schlucken, dann stellte er das Glas mit leicht zitternder Hand hin. »Sie sagten, dass Sie meinen Lebenslauf überprüft haben«, dachte ich. »Ja, das habe ich. Aber Sie ziehen eine falsche Schlussfolgerung. Ich wusste, dass Sie ein Hellseher oder sowas sein sollten, aber ich wollte keinen Hellseher, ich wollte einen Hauslehrer. Als Hauslehrer haben Sie sehr gute Arbeit geleistet. Meiner persönlichen Überzeugung nach gibt es keinen Unterschied zwischen guten und schlechten Hellsehern, denn ich glaube überhaupt nicht an so etwas. So einfach ist das. Ich glaube nicht daran. Das macht mich also zum Lügner. Überhaupt nicht, sagte Roger im gleichen sanften und freundlichen Tonfall. Ich habe in meinem Werk in Sussex einen Vorarbeiter, der es strikt ablehnt, 3 Zigaretten mit einem Zündholz anzuzünden, aber das macht ihn nicht zum schlechten Vorarbeiter. Ich habe Freunde, die sehr fromm sind, und wenn ich auch nicht in die Kirche gehe, so sind es doch meine Freunde. Ich glaube, in die Zukunft sehen oder Dinge aus der Entfernung spüren zu können, hat niemals meine Entscheidung beeinflusst, ob ich sie einstellen sollte. Nein, das stimmt nicht ganz. Es hat sie erst dann nicht mehr beeinflusst, als ich davon überzeugt war, dass sie bei Chuck gute Arbeit leisten würden. Das war richtig. Aber ich glaube genauso wenig daran, dass Cathys niederbrennen wird, wie ich glaube, dass der Mond aus grünem Käse besteht. Ich bin kein Lügner, nur verrückt, sagte Johnny. Auf eine dumpfe Art war das interessant. Roger Dussault und viele Leute, die Johnny Briefe geschrieben hatten, hatten ihn als Schwindler hingestellt, aber Chatsworth war der Erste, der ihm vorwarf, einen Jeanne d'Arc-Komplex zu haben. »Nein, auch das nicht«, sagte Roger. »Sie sind ein junger Mann, der einen schrecklichen Unfall hatte und seinen Rückweg erkämpfte, und zwar gegen alle Chancen und wahrscheinlich für einen schrecklichen Preis.« Ich werde mir deswegen nicht den Mund zerreißen, Johnny, aber sollte irgendjemand von diesen Leuten draußen auf dem Rasen, Pattys Mutter eingeschlossen, eine Menge dummer Schlussfolgerungen ziehen, werde ich sie auffordern, lieber den Mund zu halten und nicht über Dinge zu reden, die sie nicht verstehen. Cathys, sagte Johnny plötzlich, woher wusste ich dann den Namen? Und wieso wusste ich, dass es sich nicht um jemandes Privathaus handelt? Von Shark. »Er hat diese Woche oft von der Party gesprochen.« »Nicht mit mir.« Roger zuckte mit den Schultern. »Vielleicht hat er etwas zu Shelley oder mir gesagt, während sie in Hörweite waren. Ihr Unterbewusstsein hat es aufgeschnappt und gespeichert.« »Ganz recht«, sagte Johnny bitter. »Alles, was wir nicht verstehen, alles, was nicht in unsere Denkweise passt, speichern wir einfach unter U wie Unterbewusstsein ab, nicht wahr? Der Gott des 20. Jahrhunderts.« »Wie oft haben Sie das schon getan, wenn etwas Ihrer pragmatischen Ansicht über die Welt zuwiderlief, Roger?« Rogers Augen schienen ein wenig geflackert zu haben, vielleicht war es aber auch nur Einbildung. »Sie haben den Blitzschlag mit dem aufziehenden Gewitter assoziiert«, sagte er. »Begreifen Sie das nicht. Es ist ganz einfach. Hören Sie«, sagte Johnny. »Ich will es Ihnen so einfach sagen, wie ich nur kann. Dieses Haus wird vom Blitz getroffen werden. Es wird niederbrennen. Behalten Sie Chuck zu Hause.« »Oh Gott, die Kopfschmerzen kommen wieder, kommen wie ein Tiger.« Er presste die Hand auf die Stirn und rieb sie unsicher. »Johnny, haben Sie sich überanstrengt?« »Behalten Sie ihn zu Hause«, wiederholte Johnny. »Es ist seine Entscheidung, und ich möchte mir nicht anmaßen, sie ihm abzunehmen. Er ist frei, weiß und 18.« Es klopfte an der Tür. »Johnny?« »Herein«, sagte Johnny, und Chuck selbst kam herein. Er sah beunruhigt aus. »Wie geht es Ihnen?«, fragte er. »Es geht schon wieder«, sagte Johnny. »Ich habe Kopfschmerzen, das ist alles. Chuck, ich bitte dich als dein Freund, geh heute Abend nicht dorthin. Ob du nun so denkst wie dein Dad oder nicht, bitte.« »Kein Problem, Mann«, sagte Chuck heiter und ließ sich plumpsend aufs Sofa fallen. Er zog mit einer Schuhspitze ein Polsterkissen heran. »Ich könnte Patty nicht mit einer Ankerkette auch nur in die Nähe davon ziehen. Sie haben ihr Angst gemacht.« »Das tut mir leid«, sagte Johnny. Er fühlte sich elend und kalt vor Erleichterung. »Es tut mir leid, aber ich bin sehr froh darüber.« »Sie hatten eine Art Vision, nicht?« Chuck sah erst Johnny, dann seinen Vater an und schließlich wieder Johnny. »Ich habe es gespürt. Es war schlimm.« »Das kommt vor. Es soll sehr unangenehm sein.« »Nun, ich möchte es nicht noch einmal erleben«, sagte Chuck. »Aber hey, Dieses Lokal wird doch nicht wirklich abbrennen, oder? Doch, sagte Johnny, und deshalb solltest du nicht hingehen. Aber er sah besorgt zu seinem Vater hinüber. Die Abschlussklasse hat das ganze Lokal gemietet. Die Schulleitung hat dem zugestimmt. Es ist sicherer dort als auf 20 oder 30 verschiedenen Partys, nach denen die Leute betrunken heimfahren. Wahrscheinlich werden... Chuck verstummte einen Augenblick, dann begann er verängstigt reinzuschauen. »Wahrscheinlich werden mehr als 200 Paare dort sein«, sagte er. »Dad, ich denke nicht, dass er es glaubt«, sagte Johnny. Roger stand auf und lächelte. »Nun, lasst uns nach Somersworth fahren und mit dem Geschäftsführer sprechen«, sagte er. »Es war sowieso eine langweilige Gartenparty, und wenn ihr beiden nach unserer Rückkehr immer noch so denkt, werden wir alle hierher einladen.« Er sah Johnny an. »Einzige Bedingung, Sie müssen nüchtern bleiben und die Anstandsdame spielen.« »Das will ich gern tun«, sagte Johnny, »aber warum, wenn Sie es nicht glauben?« »Ihrem Seelenfrieden zuliebe«, sagte Roger. »Und auch Chuck zuliebe. Und damit ich sagen kann, ich hätte es gleich gewusst, wenn nichts passiert und mir einen Ast lachen kann.« »Nun, was auch immer. Danke.« Er zitterte nach der Erleichterung schlimmer als vorher, aber die Kopfschmerzen waren zu einem schwachen Pochen abgeklungen. »Eines noch voraus«, sagte Roger. »Wir dürften nicht mal die Chance eines Eisstückes in der Hölle haben, dass der Besitzer nur auf Ihr Wort hin die Veranstaltung abblasen wird, Johnny. Das ist wahrscheinlich eine seiner profitabelsten Nächte im ganzen Jahr.« Chuck sagte, »Na, wir könnten uns etwas ausdenken.« »Was denn?« »Na, wir könnten ihm irgendeine Geschichte erzählen.« »Lügen, meinst du?« »Nein, das werde ich nicht. Verlange das nicht, Chuck.« Chuck nickte. »In Ordnung.« »Gehen wir besser«, sagte Roger brüsk. »Es ist 4:45. Wir fahren mit dem Mercedes.« Bruce Carrick, Besitzer und Geschäftsführer, stand hinter dem Tresen, als die drei um 6:20 hereinkamen. Johnny wurde das Herz schwer, als er das Schild sah, das vor den Saaltüren aufgestellt war. Heute Abend geschlossene Gesellschaft, morgen wieder 19 Uhr bis Sperrstunde geöffnet. Carrick war nicht gerade mit Arbeit überlastet. Er hatte ein paar Arbeiter zu bedienen, die Bier tranken und sich die Frühnachrichten im Fernsehen ansahen, sowie drei Paare, die Cocktails tranken. Er hörte sich Johnnys Geschichte an und machte ein immer ungläubigeres Gesicht. Als er fertig war, sagte Carrick, »Sie heißen Smith, sagten Sie?« »Ja, das ist richtig.« »Mr. Smith, kommen Sie mit mir zum Fenster.« Er führte Johnny zum Foyerfenster neben der Garderobe. »Sehen Sie hinaus, Mr. Smith, und sagen Sie mir, was Sie sehen.« Johnny sah hinaus, obwohl er wusste, was er sehen würde. Die Route 9 nach Westen trocknete von einem kurzen Nachmittagsschauer. Der Himmel darüber war vollkommen klar. Die Gewitterwolken hatten sich verzogen. »Nicht viel. Jedenfalls jetzt nicht, aber kein Aber«, sagte Bruce Carrick. »Wollen Sie wissen, was ich glaube? Wollen Sie es ganz offen wissen? Ich glaube, Sie sind verrückt. Warum Sie sich für diesen Jux ausgerechnet mich ausgesucht haben, weiß ich nicht. Und das interessiert mich auch nicht. Aber wenn Sie einen Augenblick Zeit haben, Sunny, dann werde ich Ihnen die Tatsachen aufzählen. Die Abschlussklasse hat mir 650 Piepen für diese Abschlussfeier bezahlt. Sie haben eine ziemlich gute Rock'n'Roll-Band engagiert. Oak aus Maine. Das Essen ist im Gefrierschrank und muss nur in die Mikrowelle geschoben werden. Die Salate stehen auf Eis. Drinks werden extra berechnet und die meisten sind über 18 und können trinken, was sie wollen. Und heute Nacht werden sie es tun. Wer will es ihnen verdenken? Schulabschluss feiert man schließlich nur einmal im Leben. Ich werde heute Nacht mühelos $2,000 einnehmen. Ich habe zwei zusätzliche Barkeeper bestellt. Ich habe 6 Kellnerinnen und eine Hostess. Wenn ich diese Sache jetzt abblase, verliere ich die ganze Nacht und muss die $650 zurückzahlen, die ich bereits für das Essen erhalten habe. Ich würde nicht einmal meine Stammkundschaft haben, weil dieses Schild schon die ganze Woche aufgestellt ist. Sind Sie jetzt im Bilde? Sind auf diesem Haus Blitzableiter? Carrick hob hilflos die Arme. Ich erzähle diesem Burschen die harten Tatsachen und er will über Blitzableiter reden. Ja, ich habe einen Blitzableiter. Es war mal ein Typ da, bevor ich einen hatte. Das muss jetzt 5 oder 6 Jahre her sein. Er erzählte mir eine Oper, wie ich meine Versicherungsbeiträge senken konnte. Und da habe ich den gottverdammten Blitzableiter gekauft. Sind Sie nun zufrieden? Jesus Christus! Er sah Roger und Chuck an. Was habt ihr beiden denn zu schaffen? Warum lasst ihr dieses Arschloch frei herumlaufen? Verschwindet, ja, ich hab zu tun. Johnny, begann Chuck. Lass nur, sagte Roger. Gehen wir. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben, Mr. Carrick, und für Ihre höfliche und mitfühlende Aufmerksamkeit. Nichts zu danken, sagte Carrick. Bande von Verrückten. Er ging ins Lokal zurück. Die drei gingen hinaus, Chuck sah zweifelnd zum wolkenlosen Himmel hinauf, Johnny ging zum Wagen, sah auf seine Fußspitzen und kam sich dumm und besiegt vor. Seine Kopfschmerzen pochten übelkeiterregend in den Schläfen. Roger hatte die Hände in die Hüfttaschen gesteckt und sah zu dem langen, niedrigen Dach des Gebäudes auf. »Wonach guckst du, Dad?« fragte Chuck. »Da oben sind keine Blitzableiter«, sagte Roger Chatsworth nachdenklich. »Überhaupt keine Blitzableiter.« Die drei saßen im Wohnzimmer des großen Hauses. Chuck war am Telefon. Er sah seinen Vater unsicher an. »Die meisten werden so spät ihre Pläne nicht mehr ändern wollen«, sagte er. »Sie haben nur vor, auszugehen, mehr nicht«, sagte Roger. »Sie können ebenso gut hierher kommen.« Chuck zuckte mit den Schultern und begann zu wählen. Schließlich konnten sie die Hälfte aller Paare, die die Abschlussfeier bei Cathys besuchen wollten, zusammentrommeln, und Johnny war nie sicher, warum sie kamen. Einige wahrscheinlich nur, weil es sich nach einer interessanten Party anhörte und alle Getränke auf Kosten des Hauses waren, aber Klatsch verbreitete sich in Windeseile. Und die Eltern vieler Kinder waren heute Nachmittag bei der Gartenparty gewesen. Als Folge davon fühlte sich Johnny den größten Teil des Abends über wie ein Ausstellungsstück in einer Glasvitrine. Roger saß auf einem Barhocker in der Ecke und trank einen Wodka Martini. Sein Gesicht war eine einstudierte Maske. Gegen 7:45 ging er durch die große Hausbar- und Spielzimmerkombination, welche 3/4 des Kellers einnahm, beugte sich dicht zu Johnny hinab und bellte über das Brüllen von Elton John hinweg, »Möchten Sie mit nach oben gehen und ein bisschen Cribbage spielen?« Johnny nickte dankbar. Shelley war in der Küche und schrieb Briefe. Sie sah auf, als sie hereinkamen und lächelte. »Ah, ich dachte schon, ihr Masochisten wolltet die ganze Nacht dort unten bleiben. Wisst ihr, das ist wirklich nicht nötig.« »Das alles tut mir leid«, sagte Johnny. »Ich weiß, wie verrückt es scheinen muss.« »Es scheint tatsächlich verrückt zu sein«, sagte Shelley. »Das kann man ganz offen sagen. Aber es ist schön, die Bande hier zu haben.« Draußen war Donnergrollen zu hören, Johnny drehte sich hastig um, Shelley sah es und lächelte ein wenig. Roger war ins Esszimmer gegangen, um im Schrank nach dem Cribbage-Brett zu suchen. »Es zieht vorbei, wissen Sie«, sagte Shelley, »ein bisschen Donner und ein Regenspritzer.« »Ja«, sagte Johnny. Sie unterschrieb den Brief mit einem langsamen Krakel, faltete ihn zusammen, steckte ihn in den Umschlag, klebte ihn zu, adressierte und frankierte ihn. »Sie haben wirklich etwas empfunden, nicht wahr, Johnny?« »Ja.« »Ein momentaner Schwächeanfall«, sagte sie, »wahrscheinlich durch falsche Ernährung ausgelöst. Sie sind viel zu mager, Johnny.« »Es könnte eine Halluzination gewesen sein, meinen Sie nicht auch?« »Nein, das glaube ich nicht.« Draußen donnerte es wieder, aber in der Ferne. »Ich bin trotzdem froh, dass wir ihn zu Hause haben. Ich glaube nicht an Astrologie, Handlesen, Hellseherei und so, aber ich bin trotzdem froh, dass wir ihn zu Hause haben. Er ist unser einziges Kind. Schon ein ziemlich großes Kind, werden Sie vielleicht denken, aber ich kann mir noch leicht vorstellen, wie er in kurzen Hosen im Stadtpark Karussell gefahren ist. Zu einfach vielleicht. Aber es ist schön, dieses letzte Ritual seiner Kindheit mit ihm zusammen zu erleben. Schön, dass Sie so denken, sagte Johnny. Er hatte plötzlich Angst, dass er in Tränen ausbrechen könnte. Er hatte den Eindruck, als wäre es in den vergangenen 6 oder 8 Monaten mit seiner Selbstbeherrschung mehrere Stufen abwärts gegangen. Sie waren gut für Chuck. Ich meine damit nicht nur, dass Sie ihm das Lesen beigebracht haben, in vielerlei Hinsicht. Ich mag Chuck. Ja, sagte sie leise, das weiß ich. Roger kam mit dem Cribbage-Spiel und einem Kofferradio zurück, das auf WMTQ eingestellt war, einen Sender klassischer Musik, der vom Gipfel des Mount Washington sendete. »Ein kleines Gegengift zu Elton John, Aerosmith, Foghat und so weiter«, sagte er. »Wie wär's mit einem Spiel um Geld, Johnny?« »Na, ist mir recht.« Roger setzte sich und rieb sich die Hände. »Oh, Sie werden arm nach Hause gehen«, sagte er. Sie spielten Cribbage und der Abend ging vorbei. Zwischen jedem Spiel ging einer von ihnen nach unten und versicherte sich, dass niemand beschlossen hatte, auf dem Tisch am Pool zu tanzen oder dass niemand für eine kleine private Party nach hinten gegangen war. »Bei dieser Party wird niemand irgendwen schwängern, wenn ich es verhindern kann«, sagte Roger. Shelley war ins Wohnzimmer gegangen, um zu lesen. Nach jeder Stunde wurde die Radiomusik unterbrochen und Nachrichten gesendet, und Johnnys Aufmerksamkeit ließ nach. Aber es kam nichts über Cathys in Somersworth, nicht um 20, 21 und 22 Uhr. Nach den 22 Uhr Nachrichten sagte Roger, »Sind Sie jetzt bereit, von Ihrer Vorahnung etwas Abstand zu nehmen, Johnny?« »Nein.« Der Wetterbericht sagte vereinzelte Gewitterschauer bis Mitternacht voraus, danach klar. Durch den Fußboden war der kontinuierliche Bass von Casey and the Sunshine Band zu hören. »Die Party wird laut«, bemerkte Johnny. »Ah, zum Teufel damit«, sagte Roger grinsend. »Die Party wird betrunken. Spider Parmelot ist schon in einer Ecke eingeschlafen und Sie benutzen ihn als Bierhalter. Oh, Sie dürfen mir glauben, dass Sie morgen Brummschädel haben werden. Ich kann mich noch genau an meine Abschlussfeier erinnern.« »Hier ist eine Meldung aus dem WMTQ-Nachrichtenstudio«, sagte es aus dem Radio. Johnny, der mischte, ließ die Karten auf den Boden fallen. »Ruhig, wahrscheinlich geht es um diese Entführung in Florida.« »Das glaube ich nicht«, sagte Johnny. Der Nachrichtensprecher sagte, »Wie soeben bekannt wurde, hat die schlimmste Feuersbrunst in der Geschichte von New Hampshire mehr als 75 junge Menschenleben in der Grenzstadt Somersworth gefordert. Das Feuer brach in einem Restaurant namens Cathy's aus. Eine Schulabschlussfeier war im Gange, als das Feuer ausbrach. Der Leiter der Feuerwehr von Somersworth, Milton Hovey, hat Reportern gegenüber geäußert, dass es sich nicht um Brandstiftung gehandelt hat. Man glaubt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass der Brand durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde.« Roger Chatsworths Gesicht verlor alle Farbe. Er saß kerzengerade auf seinem Küchenstuhl und hielt den Blick auf eine Stelle über Johnnys Kopf fixiert. Seine Hände lagen schlaff auf dem Tisch. Unten konnte man das Murmeln von Unterhaltungen hören, dazwischen die Musik von inzwischen Bruce Springsteen. Shelley kam ins Zimmer. Sie sah von ihrem Mann zu Johnny und zurück. »Was ist denn? Was ist los?« »Sei still«, sagte Roger. Noch immer lichterloh. Hovey meint, dass sich die genaue Anzahl der Toten nicht vor morgen früh bestimmen lässt. Bekannt ist bisher nur, dass über 30 Leute, vorwiegend Mitglieder der Abschlussklasse der Highschool von Durham, in mehrere umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten, um ihre Verbrennungen zu behandeln. 40 Personen, ebenfalls überwiegend Schüler, konnten sich durch kleine Fenster auf der Rückseite des Saales in Sicherheit bringen, aber andere sind dagegen vor verstopften Türen. »War es Cathys?« schrie Shelley Chatsworth. »War es dieses Lokal?« »Ja«, sagte Roger. Er schien unheimlich ruhig zu sein. »Ja, war's.« Unten war's still geworden, dann waren Schritte zu hören, die hastig die Treppe hinaufgerannt kamen. Die Küchentür wurde aufgestoßen und Chuck kam herein, um nach seiner Mutter zu sehen. »Mom, was ist denn los?« »Es scheint, als würden wir ihnen das Leben unseres Sohnes schulden«, sagte Roger mit derselben unheimlich ruhigen Stimme. Johnny hatte noch nie ein so weißes Gesicht gesehen. Roger sah wie eine leichenblasse, lebende Wachsfigur aus. »Es hat gebrannt?« Chucks Stimme klang ungläubig. Hinter ihm drängten sich noch andere auf der Treppe, die ängstlich und verhalten flüsterten. »Willst du sagen, dass Cathys niedergebrannt ist?« Niemand antwortete, und dann begann hinter ihm plötzlich Patty Strachan mit schriller, hysterischer Stimme zu reden. »Das ist seine Schuld, seine hier! Er hat es getan, er hat das Feuer mit seinem Geist ausgelöst, wie in diesem Buch, Carrie! Sie Mörder, Killer, sie...« Roger drehte sich um. »Halten Sie den Mund!« brüllte er. Patty brach in Schluchzen aus. »Abgebrannt?« wiederholte Chuck. Er schien sich die Frage selbst zu stellen, als wollte er herausfinden, ob das richtige Wort sein konnte. »Roger«, flüsterte Shelley, »Roger, Liebling?« Draußen auf der Treppe entstand lebhaftes Gemurmel, ebenso unten im Spielzimmer, wie raschelndes Laub. Die Stereoanlage wurde abgeschaltet, die Stimmen murmelten. »War Mike dort? Shannon ist hingegangen, nicht wahr? Bist du sicher?« »Ja, ich war schon im Begriff hinzugehen, als Chuck mich anrief. Meine Mutter war dabei, als der Bursche seinen Anfall bekam, und sie hat gesagt, dass ihr dabei zumute gewesen sei, als hätte sie eine Hand aus dem Jenseits berührt. Und deshalb hat sie mich aufgefordert, lieber hierher zu gehen. War Casey dort? War Ray dort? War Maureen Ontello dort? Oh mein Gott, war sie dort? War...« Roger stand langsam auf und drehte sich um. »Ich schlage vor«, sagte er, »dass wir uns die nüchternsten Leute heraussuchen, die noch fahren können. Dann gehen wir alle ins Krankenhaus. Sie werden Blutspender brauchen.« Johnny saß da wie ein Stein. Er fragte sich, ob er jemals wieder imstande sein würde, sich zu bewegen. Draußen grollte der Donner. Ihm auf dem Fuß folgte wie ein innerer Donnerschlag die Stimme seiner sterbenden Mutter. »Erfülle deine Pflicht, John«,